Also Lafitte beginnt am Freitag, den 29. um 17 Uhr mit einer Führung im St. Marien-Hospital. Die mache ich. Die wird um 17.30 Uhr dann ergänzt durch eine Fotoausstellung der Objektiven in dem Gang zur Cafeteria. Im St. Marien-Hospital haben wir Gitarristen für und einen Professionellen, der dazu was sagt. Dann geht der Interesse hat und hört sich den Vortrag an über die Geschichte der Chirurgie, gehalten von Dr. Quint. Beim letzten Mal war die Hütte voll und der hat mal 2 Stunden über Chirurgie gesprochen. Alle waren hellauf begeistert. Die dann das nicht anhören wollen, die kommen mit und gehen hier zu Grabitz. Da hat dann Thomas Bösch, sofern in die Kraft nicht verlässt, die Schaufenster, glaube ich, dekoriert mit einer Ausstellung Laterna Magica. Ne? Korrekt? Okay, die weihen wir dann ein, das macht der Volker Bauch. Und dann gehen wir hier rüber und weihen die Säulen hier ein. Die könnt ihr euch angucken. Das ist ein Gemeinschaftswerk von Martina Hau und von Peter Smolka. Weihen wir auch ein, da spricht auch oder singt auch der Volker Mock. Das ist der Freitag. Samstagmorgen um 6 Uhr ist die Straße hier gesperrt. Es fahren also keine Busse mehr. Hier stehen Absperrgitter und eigentlich kann hier keiner durch. Die Erfahrung ist leider, dass das dauernd an die Seite geschoben wird und dann immer noch irgendwelche Penner hier rauf und runter fahren und uns nerven. Das müssen wir ein bisschen beobachten. Das sind immer die Bum-Bum-Autos, aber ansonsten hat hier keiner was zu suchen. So, wir sind dabei mit Radio Lippewelle immer noch im Gespräch, dass die hier ihren Übertragungswagen hinstellen. Wenn der hier steht, dann findet im Grunde genommen den ganzen Tag über richtig Power Music statt. Und die Leute, die nicht merken, dass Lafitte ist, gehen dann sozusagen auch hier um die Ecke rum. Bei solchen Absperrungen, das ganze Martin-Luther-Viertel ist abgesperrt, ist nur darauf zu achten, dass die Rettungsfahrzeuge durch können. Das heißt, wir können die Bürgersteige komplett bespielen. Es muss nur ein Fahrstreifen der Breite dieses Busses sein, damit Rettungsfahrzeuge durch können. Wir können also komplett die Bürgersteige im ganzen Viertel benutzen. Achtet mal darauf, dass wir zwischendurch die Wäscheleine ein bisschen aufgefrischt haben oder aufgehüpft. Ich habe da mal Nachtdämmer zur Verfügung gestellt. Ne? So, dann kommt mal mit. Hast du auch noch einen?